Süße Lenz gefällt mir wohl, wenn Blatt und Blüte neu entspringt. Es freut mich, höre ich den Chor der Vöglein, deren Lied verjüngt, erschallen in den Wäldern. Mir aber freut's mich, seh ich weit Zelte angezelt gereiht und Ritter und Ross zum nahen Streit bewaffnet stehen und bereit ringsum auf den Feldern. Es ist mir Augenweide, wenn man ein festes Schloss brennt, die Mauer und das Pfahlwerk brennt. Auch hab ich meine Freude beim Kampfe auf den Zinnen, denn alles fällt darin. Nicht Speis, noch Trank, noch Schlaf, noch Weib sind wir solch süßer Zeitvertreib, als wenn ich's höre schallen. Schlag drauf, haut ein, schlag drauf, haut ein, und große Herren und Knechte klein, todbunt zur Erde fallen. Die Rosse wiehern, Reiter leer, getroffene schreien zu Hilf hierher, von allen Seiten übers Feld, das herrlich wilde Schreien gellt. Geschrei des Siegs, Geschrei der Not, das grüne Gras ist rot von Tod, und aus den offenen Leibern klafft, bewimpelt bunt der Lanzenschaft. Besser wer tot vorm Feinde liegt, als wer entkommt und lebt.